Anblick in ihre Augen und ich tauche in ein Meer, was einst so federleicht begann, wird mir unendlich schwer. Ich finde kaum den Weg ans Licht, wo die Sonne wieder scheint. Doch ich brauche ihre Nähe, so sind wir denn noch vereint. Ich bleibe nur ein Schatten, der sie behütet und bewahrt, der ihr in jedem Kummer beisteht und wenn's ihr gut geht, mit ihr lacht. Doch ich beneide diesen einen, der sich in ihrem Herzen sonnt. Und ich bleibe nur ein Schatten, der sich nach ihr sehnt. Und sie würde mich verstehen. Gespaltene Gefühle, Gedanken, die im Kopf sich drehen. Immer wieder kehrt ihr Bild mit aller Macht zurück. Doch die neu entflammte Hoffnung steht im Weg zu ihrem Glück. Ich bleibe nur ein Schatten, der sie behütet und bewacht, der ihr in jedem Kummer beisteht und wenn's ihr gut geht, mit ihr lacht. Doch ich beneide diesen einen, der sich in ihrem Herzen sonnt. Und ich bleibe nur ein Schatten, der sich nach ihr sehnt, der sich nach ihr sehnt.